Tisch, tanzt die ganze Nacht. Tanzt die ganze Nacht. Komm her und tanzt die ganze Nacht. Du bist merkbefreit, merkbefreit. Tanzt die ganze Nacht. Auch wenn's dir überhaupt keinen Spaß macht, komm her und tanzt die ganze Nacht. Denn du bist neunmal gescheit, neunmal gescheit. Kraft im Sachs ihm! Ich kann kein Singen, an den Händen, und über Hinnen, war auch geschwind. Lüchst ist schon retro, Arm und verlicht. Moritz steht oben, und jetzt bin ich zu. Rennst rund die Schienen, Hexen am Himmel. So ist der Morgen, wie vielleicht. Da hört ihr's! Und verstanden jetzt! Tanz die ganze Nacht. Tanz die ganze Nacht. Komm her und tanz die ganze Nacht. Du bist merkbefreit, merkbefreit. Tanz die ganze Nacht. Auch wenn's dir überhaupt keinen Spaß macht, komm her und tanz die ganze Nacht. Denn du bist neunmal gescheit, neunmal gescheit. Tanz die ganze Nacht. Tanz die ganze Nacht, komm her und tanz die ganze Nacht. Du bist merkbefreit, merkbefreit. Tanz die ganze Nacht, auch wenn's dir überhaupt keinen Spaß macht, komm her und tanz die ganze Nacht. Denn du bist neunmal gescheit, neunmal gescheit.